Die britische Songun-Politik-Studiengesellschaft stellte jüngst die Beiträge über Genossen Kim Jong-un ins Internet. Im Beitrag mit dem Titel »Ein volksverbundener Staatsführer« wurde hervorgehoben, im Herzen von Kim Jong-un sei immer das liebe Volk. Die energische Führung von ihm, der die Politik für die Gewichtlegung auf das Volk, die Achtung vor dem Volk und die Liebe zum Volk, die Kim Il-sung und Kim Jong-il lebenslang betrieben hätten, glänzend fortsetze, gelte als Triebkraft für alle Wundertaten und Umwälzungen in Songun-Korea. Es gab auch die Beiträge über die Würdigung des Genossen Kim Jong-un durch die Südkoreaner. In anderen Beiträgen wurde der Kampf der Koreaner, die sich getreu der Neujahrsansprache von Kim Jong-un um die Einleitung der Blütezeit der gesamten nationalen Vereinigungsbewegung bemühen, aktiv unterstützt.